Schön. Hallo. Hallo, guten Ja. Tag. Mein Name ist Kayser Gürtas. Ich bin die zuständige Ärztin für Sie. Bevor wir zu Ihren Beschwerden kommen, lassen Sie mich ein paar Informationen über Sie notieren. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Michael Schröder. Michael Schneider. Könnten Sie Ihr Vor- und Nachname langsam und kurz buchstabieren? Ich habe es Ihnen doch gesagt, warum soll ich das nochmal buchstabieren? Um richtig zu schreiben, ja? Okay, gut. Also M-I-C-H-A-E-L, Michael. Ja, genau. Und Schröder wie S-C-H-R-Ö-D-E-R, Schröder. Schröder, ja, okay. Herr Schröder, wie alt sind Sie? Ich bin 56 Jahre alt. Wann genau sind Sie geboren? Ich bin geboren am 15. September 1966. 66. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin so ungefähr 1,76 groß und ungefähr 86 Kilo schwer. 86 Kilo schwer. Okay, danke schön. Und was sind Sie vom Beruf? Ich bin IT-Spezialist. IT-Spezialist. Wie ist Ihr Familienstand? Familienstand? Ich bin verheiratet. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter und einen Sohn. Ja, sehr schön. Dankeschön für die Informationen. Ja, Herr Schröder, was kann ich für Sie tun? Welche Beschwerden haben Sie im Moment? Also, ich habe seit ungefähr so 3-4 Wochen habe ich gemerkt, ich habe zunehmend Rückenschmerzen und mir schläft die Hand so ein bisschen ein. Rückenschmerzen und? Was haben Meine Sie rechte gesagt? Hand, die schläft so ein bisschen ein. Rechte Hand, ja, okay. Haben Sie Kribbeln? Oder Taubheitsgefühl nee. Im rechten Hand? Ja, wie gesagt, so Taubheit in der rechten Hand, aber Grippe habe ich nicht, nein. Taubheit, ja. Okay, haben Sie irgendwelche, ja, oder einen Unfall gehabt? Nee, Unfall habe ich nicht gehabt, nee. Unfall? Kein Unfall. Ja, okay. Und Sie haben schon gesagt, ja, und leiden Sie auch unter irgendwelche Bewegungsanschränkungen? In der rechten Hand. So, wenn die Hand so ein bisschen taub ist, ich arbeite am Computer und ich kann dann nicht so richtig schreiben. Ich merke, ich mache Fehler und ich kann meine Finger nicht so richtig bewegen. Okay, Finger. Nicht gut bewegen, ja. Okay. Und haben Sie irgendwelche Schwellung oder Rötung bemerkt in Ihrer Hand? Nee, keine. Okay. Und Sie haben schon gesagt, zunehmende Rückenschmerzen. Leiden Sie unter zunehmende Rückenschmerzen? Wie stark ja, Ihre Rückenschmerzen und wo die Schmerzen genau sind? So, ich merke so zwischen den Rippen tut mir das so weh, so mehr so obere Wirbelsäule, würde ich sagen. Obere Wirbelsäule. Okay, und wie stark diese Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? So überwiegend würde ich dann sagen, so zwischen 3 und 4, aber hin und wieder habe ich auch schon mal Schmerzen, die so 5, 6 sein können. 5, 6 manchmal, okay. Und könnten Sie genau beschreiben, wie die Schmerzen sind? Zum Beispiel, sind sie drückende, brennende oder dumpfende Schmerzen? Also das sind mehr so dumpfe Schmerzen, würde ich sagen, so dumpfe. In der Wirbelsäule. So, dass ich mich manchmal hinlegen muss, wenn ich vor allem etwas länger stehe oder sitze, wie am Computer, dann merke ich, tut das dann doch etwas mehr weh. Okay. Okay. Haben Sie dagegen etwas gemacht oder eingenommen als Medikament? Ja, hin und wieder habe ich mal eine Ibuprofen 400 eingenommen, aber die helfen auch nur sporadisch, so kurze Zeit, dann sind die Schmerzen wieder da. Okay. Nicht ganz weg, ja. Okay, ich verstehe. Und ja, Sie sollten immer sitzen, ja, bei der Arbeit oder auf der Arbeit. Ja, Ja. ich arbeite am Computer, mal von zu Hause, Homeoffice, aber meistens auch im Büro. Das ist eine sitzende Arbeit, ja. Treiben Sie Sport dagegen oder irgendwelche bewegen Sie sich? Ich mache eigentlich regelmäßig Sport. Ich gehe mehrmals ins Fitnessstudio. Ich jogge, aber das fällt mir in letzter Zeit doch schwer. Oder besondere Bewegungen haben Sie machen für Ihre Wirbelsäule, Gesundheit oder was? Ja, also ganz normale Fitnesstraining, was man so im Fitnessstudio macht, so spezielles Trainings nicht, nee. Okay. Ja, okay. Und ja, leiden Sie unter Kopfschmerzen oder haben Sie irgendwelche andere Beschwerden? Nee, Kopfschmerzen oder Schwindel habe ich nicht, nee. Okay. Würden Sie etwas hinzufügen? Nee, nicht, was mir einfällt. Okay, danke schön. Und Herr Schröder, jetzt würde ich gerne über Vorerkrankungen etwas fragen, ja? Ja. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ich meine Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder erhöhte Blutfettwerte oder irgendwelche Probleme beim Wirbelsäule? Nee, bisher nichts bekannt gewesen. Oder früher wichtige Vorerkrankungen gehabt. Ich meine, müssten Sie ins Krankenhaus behandeln oder was? Nee, kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal im Krankenhaus gelegen habe oder zum Arzt musste. Ist bisher nie gewesen. Okay. Und sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, als kleines Kind haben sie mir die Mandeln rausgenommen, aber mehr auch nicht. Okay. Und sind Sie gegen Covid-19 geimpft? Ja, na klar. Mittlerweile viermal. Viermal. Okay. Und in Ihrer Familie gibt es wichtige Erkrankungen? Ich meine gleich erhöhte Blutfettwerte oder Zuckerkrankheit oder Krebsfälle in Ihrer Familie? Meine Mutter hatte mal Brustkrebs gehabt und mein Vater hat so einen Altersdiabetes, aber mehr wüsste ich jetzt nicht. Okay. Aber leben Ihre Eltern noch, ja? Sie leben noch, ja. Ja, Gott sei Dank. Haben Sie Schwester? Geschwister, Entschuldigung. Ich habe noch eine Schwester, ja. Ist sie gesund? Die ist gesund, der geht's gut. Die ist jünger als ich, der hat keine Probleme. Okay, sehr schön. Und haben Sie Fieber oder Sie sind fiebrig? Fühlen Sie sich fiebrig in letzter Zeit? Also, das habe ich nicht so kontrolliert, aber ich merke, ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Ja, seit 3, 4 Wochen fühle ich mich schlapp. Und bin nicht mehr so leistungsfähig wie früher. Sie sind jetzt momentan leistungsfähig, ja? Okay. Es geht. Ich bin nicht so leistungsfähig wie früher. Ja, okay. Und schlafen Sie gut? Schlafen habe ich keine Probleme mit. Nee. Wie ist Ihr Appetit? Appetit ist gut. Ich kann ganz normal essen. Okay. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nee, damit habe ich keine Probleme. Okay. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Ich meine, haben Sie Nee. ungewollt ab oder zugenommen? Okay. Nee, gar nicht. Das ist gleich geblieben. Okay. Haben Sie Stress ja, auf der Arbeit oder im Leben oder Probleme? Haben Sie Probleme, die Sie belasten? Nee, eigentlich nicht. Stress, okay. Und gibt es irgendwelche Medikamente bei Bedarf oder regelmäßig, die Sie einnehmen, außer Nee, keine. Ich nehme sonst keine Ibuprofen? regelmäßig Medikamente ein. Ibuprofen aber, ja, manchmal nehmen Sie. Ja. Okay. Rauchen Sie, Herr Nein, Schröder? ich rauche nicht. Nein, ich rauche nicht. Früher haben Sie geraucht? Nein, auch nicht. Ja, sehr schön. Und trinken Sie Alkohol? Kaum, kaum, vielleicht einmal, zweimal im Jahr. Hm. Ein, zweimal. Was trinken Sie gerne? So, vielleicht mal so ein Wein einmal, zweimal im Jahr, wenn irgendwie Geburtstag oder Feier ist, aber sonst nicht. Okay. Okay, das ist eine Routinefrage. haben Sie Kontakt mit den Drogen? Drogen? Nein, nein, nein. Mit Ja. Drogen habe ich keine Probleme. Okay. Sind Sie allergisch gegen etwas? Allergien habe ich keine, nein. Keine. Oder Unverträglichkeiten auch nicht, ja? Nee, keine bekannt bisher. Okay. Danke schön, Herr Schröder. Ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Würden Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Nee, keine. Keine Fragen, okay. Dankeschön. Ich würde gerne Bitte. zuerst Sie körperlich untersuchen, Blut Ja. abnehmen, dann Röntgenbild veranlassen, Röntgenrücken und vielleicht Ja. Hand in zwei Ebenen. Und vielleicht, wenn es nötig ist, würden wir auch eine MRT durchführen, ja? Ja, sehr Ihre, gut. ja, Darf bitteschön. ich mich gerade eine Minute entschuldigen? Mein Ja, Akku okay. geht gerade leer. Ich muss das mal gerade Okay. anschließen. Okay. Kein Problem. Und Herr Schröder, ich habe etwas vergessen, ich habe etwas bemerkt, deswegen würde ich ein paar Fragen auch stellen bei Ja, Ihnen. na klar. Ja, haben Sie enge Gefühl im Brust? Also manchmal, wenn die Schmerzen doch sehr stark sind, habe ich das Gefühl, dass, als wenn mir jemand die Brust so ein bisschen einschnürt. Hm, ein bisschen. Enge Gefühl, ja, wenn Sie Schmerzen haben. Okay, strahlen diese Rückenschmerzen oder Ihre Schmerzen in irgendwohin aus? Nein, die strahlen Nein, nicht aus. keine. Und haben Sie etwas, irgendwelche Auslöser bemerkt für diese Schmerzen? Nee, ich habe bisher nichts bemerkt, keine Auslöser. Keine Auslöser. Oder gibt es etwas, diese Schmerzen lindern oder verstärkt? Verstärkt, ja. Nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Okay, danke schön. Nochmal. Okay, Bitte. jetzt fertig. Haben Kollegen andere Fragen? Fangen wir erst das Gespräch an. Wir können Okay. anfangen, ja. Ja, okay. hallo, Herr Oberarzt. Ich würde gerne einen neuen Patienten berichten. Ja, er ist in Vorstellen, nicht berichten, vorstellen. Man vorstellen. sagt lieber, Okay. ich würde Ihnen gerne einen Patienten vorstellen. Okay. Ich würde gerne einen neuen Patienten vorstellen. Michael, Herr Michael Schröder ist ein 56-jähriger Patient. Er hat sich wegen Rückenschmerzen Hypoanästhesie oder Hypoästhesie im rechten Hand Hypästhesie, ja, Hypästhesie. Hypoästhesie im rechten Hand vorgestellt. Gibt es keine Auslöser, aber ja, er ist auch IT-Spezialist, deswegen er muss immer sitzen, sehr lange Zeit lang. Deswegen, das kann auch eine Auslöser sein. Ja, und diese Schmerzen sind dumpf. Unser Patient hat dagegen Ibuprofen 400 Milligramm hin und her eingenommen. Hin und wieder, sagt man. Ja, nicht hin und her, sondern hin und wieder. Hin und wieder eingenommen, aber das war nicht, das hat nicht wirklich geholfen. Ja, und die Fieber, Gewichtsverlust, die Fragen nach Fieber, Gewichtsverlust wurden verneint. Ja. Und an Vorerkrankungen gibt es keine chronische Erkrankungen. An Voroperationen Tonsillektomie im Kindesalter bekannt. Covid-19, gegen Covid-19 ist sein Impfstatus aktuell. In ihrer Familienanamnese ergab sich ihre Mutter leidet seine Mutter leidet an Mammakarzinom, sein Vater leidet an Diabetes mellitus. Nee, also ja, die Mutter hat mal Brustkrebs gehabt. Sie leidet ja nicht mehr drunter. Das ist ja schon vorbei. Die ist wieder gesund. Man sagt nicht, Brustkrebs ist nicht immer etwas, was dauerhaft da ist. Wenn das einmal operiert wurde, als geheilt gilt, dann hat man mal Brustkrebs gehabt, aber man leidet nicht drunter. Okay. Ja, das darf man so nicht sagen. Okay, sie hat mal Brustkrebs gehabt, aber sonst ist sie kerngesund. Und der Vater, der leidet an Diabetes mellitus Typ 2. Typ 2, ja. Ja. Okay, danke schön. Ja, und... und vegetative Anamnese sind unauffällig, ist unauffällig. Psychische Anamnese ist auch unauffällig. Als Medikamente gibt es nur Ibuprofen bei Bedarf oder Ibuprofenkonsum bei Bedarf. Er ist Nichtraucher. Trinkt sehr selten, ein-, zweimal Wein pro Jahr. Alkohol und Drogenkonsum wurden verneint. Er hat keine Allergie. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten Discus Prolaps, Cervical Discus Prolaps hin. Als Differentialdiagnose Myokardinfarkt, common Myokardinfarkt und keine andere Differentialdiagnose habe ich, aber kommt Myokardinfarkt in Betracht. Ich habe nur eine. Gut. Und was haben Sie jetzt mit ihm gemacht? Sie haben ihn körperlich untersucht. Können Sie den Schmerz reproduzieren, sagt man? Können Sie es wiederholen? Irgendwie auslösen? Ja. Ich denke, ja. Mit der Untersuchung, wenn Sie körperlich untersuchen, irgendwo draufdrücken, auf der Brust oder den Arm hin und her bewegen, löst das den Schmerz aus? Ja, ich denke, ja. Hochheben vielleicht. Ja, ja. Aber das passt dann ja irgendwie nicht zum Myokardinfarkt. Ne? Den Schmerz kann man eigentlich nicht so reproduzieren. Und der Schmerz strahlt ja nirgendwo hin aus. Ne? Und Sie haben doch auch ein EKG geschrieben, ne? Und EKG sieht völlig unauffällig aus. Also ein Myokardinfarkt, denke ich, ist es eher nicht. Gut. Was machen wir als nächstes bei dem? Was würden Sie bei dem machen? Ja, zuerst, ich habe schon unseren Patienten untersucht, körperlich untersucht. Ja. Und Blut abnehmen. Irgendwelche Probleme gibt es oder das kann geben. Deswegen würde ich gerne eine Blutabnahme. Müssen Sie ja machen. Sie haben Blut abgenommen. Ja. Und wenn Sie jetzt differenzialdiagnostisch an einen Myokardinfarkt denken, welche Werte gucken Sie sich da an? Ja, circa, circa MB, Troponin, Ö und T, ja, Herzenzyme. Würde und ich LDH auch gucken. Gucken sich noch ja, an. LDH. Aber die LDH ist zwar hoch, LDH. Aber circa, circa MB und Troponin sind negativ. Okay. Und was noch auffällt ist, CRP ist deutlich hoch. Okay. Okay. Wir können jetzt sagen, es gibt irgendwelche Inflammation. Das ist richtig, ja. Diskus. Aber was wäre dann der nächste Schritt? Sie müssen ja systematisch an die Sache herangehen. Ja? Sie haben jetzt gesagt, Sie haben im EKG und im Labor haben Sie einen Myokardinfarkt ausgeschlossen. Jetzt wollen Sie wissen, warum hat der Mann da im Brustkorb Schmerzen? Ja, und warum schläft der Arm ein oder die Hand? Machen Sie doch ganz einfach ein Röntgen von der Lunge, vom Thorax. Ja, ein Röntgen-Thorax. Ja, genau. Und im Röntgen-Thorax sagt der Radiologe, das sieht völlig unauffällig aus. Auch unauffällig. Okay. Ja, machen wir ein MRT. MRT von was? Für Rücken. Ja, Rücken. Wirbelsäule. Wirbelsäule. Mhm. Würden Sie nur einen bestimmten Abschnitt machen oder würden Sie von der gesamten Wirbelsäule machen? Ja, Halswirbelsäule würde ich überprüfen zuerst. Halswirbelsäule. Und Thorax auch. Ich würde in dem Falle die gesamte Wirbelsäule machen. Gesamte. Ja, man nennt das ja auch eine Whole Spine, also Gesamtwirbelsäule. Mhm. Ich würde ein MRT Whole Spine machen, das ist so ein englischer Begriff, ne? Gesamtwirbelsäule. Warum? Weil wir das wahrscheinlich nicht so genau eingrenzen können. Ja, Wirbelsäule ist immer so eine merkwürdige Sache. Das kann Halswirbelsäule sein, die Beschwerden können auch in der Brustwirbelsäule sein, die können aber auch schon in der Lendenwirbelsäule sein, was sich so ein bisschen falsch irgendwie ausstrahlt. Von daher würde ich die gesamte Wirbelsäule. Aber was vermuten Sie denn? Warum wollen Sie ein MRT machen? Weil ich denke, diese Probleme geht es um Wirbelsäule oder ja, Diskusprobleme, Diskusprolaps zum Beispiel. Und für diese Diskusprobleme kann MRT besser etwas zeigen. Deswegen. Ja, was heißt denn? Was ist denn ein MRT? Was verstehen Sie denn darunter? Ja, MRT, das heißt Magnetresonanztomographie. Durch diese Untersuchung können wir die manche Organe besser mithilfe Magnetfelds besser darstellen und beurteilen. Ja, aber das ist sehr teuer und man kann nicht sofort diese MRT nicht durchführen. Trotzdem, das kann auch sehr wichtig für weiche Gewebe besonders. Ja, richtig, genau so, darum geht es. Ne? Also mit MRT können Sie Weichteile besser beurteilen, ne? Während Röntgen oder CT mehr knöcherne Anteile besser abklären können, möchten Sie lieber die Weichteile beurteilen. Deswegen ist schon richtig, dass Sie ein MRT machen wollen. Das müssen Sie auch so sagen, ja, eine Kernspintomographie ist zur Beurteilung von Weichteilen besser geeignet, ja. Es ist keine radioaktive Methode, es ist eine kernspintomografische Methode. Von daher bietet sich das in diesem Falle an, weil Sie möchten einmal wissen, ob da ein Diskusprolaps vorliegt. Aber Diskusprolaps und Inflammation, erhöhte Entzündungswerte, passt das so zusammen? Nein, Diskusprolaps eigentlich nicht. Ja. Was fällt Ihnen dann sonst noch ein, was mit der Wirbelsäule sein kann, was diese Myelitis, Beschwerden auslöst? Myelitis vielleicht, das kann auch sein. Myelitis, eine Myelitis. Myelitis, ja, so eine Muskelentzündung, ja, kann sein, aber macht das dann irgendwie eine Taubheit an der Hand? Nein, vielleicht es kann eine Raumforderung sein und ein Druck. Ja. Vielleicht wegen einem Druck fühlt man sich ein Taubheitsgefühl vielleicht. Ja, sehr gut. Aber nehmen wir mal an der Wirbelsäule ist irgendetwas da, aber was kann es noch sein? Also irgendwie so eine Wurzelentzündung, ja, da hat schon jemand die Wurzel. richtige Idee. Also MS kann sein natürlich, das kann eine Spondylodyszitis sein, das kann auch irgendwie eine Muskelentzündung sein, das kann auch eine Tumorerkrankung sein. Aber Tumorerkrankung passt natürlich jetzt nicht mit dem hohen CRP. Ne? Das ist eher unwahrscheinlich, denke ich. Aber irgendetwas Entzündliches ist es auf jeden Fall da zu sein. Und wie gehen Sie jetzt mit dem vor? Sie haben schon richtig gesagt, ja, ein MRT kriegen Sie jetzt nicht von heute auf morgen, auch nicht in der nächsten Stunde. Das ist keine Notfallsituation. Sie geben das dann zwar ein in der Klinik, das braucht aber meistens 1, 2 Tage. Und in den meisten Kliniken gibt es nicht mal ein MRT, sondern die machen das irgendwo auswärts in der Praxis und das kann 2, 3 Tage schon sein. Und Sie müssen ja, Sie haben bestimmte Werte vorliegen, Sie haben Entzündungswerte. Der Mann sagt, ihm geht es nicht so gut, er ist schlapp, er ist nicht mehr leistungsfähig. Er sagt zwar, er hat kein Fieber, muss aber nicht sein, er kann trotzdem fiebrig sein. Ne? Und er sagt zwar, er schwitzt nicht, aber er wird sicherlich auch so ein bisschen Schweißneigung haben. Also Ihre Arbeitshypothese ist, der hat etwas Entzündliches an der Wirbelsäule. Ja, gut. Was das jetzt ist, das wird uns die Kernspintomographie erklären oder preisgeben. Wie gehen Sie jetzt mit dem vor? Was machen Sie jetzt mit dem? Ja, vielleicht als Diagnostik würden wir Lumbalpunktion durchführen. Ja, ist eine gute Methode, kann man machen, ja. Sie machen eine diagnostische Lumbalpunktion, okay. Aber da kommt nichts bei raus. Das sieht alles völlig unauffällig aus. Haben Sie Unauffällig, gemacht, ist alles völlig unauffällig. okay. Was noch? Ja, jetzt vielleicht therapeutisch machen wir etwas. Ja, therapeutisch können Sie machen. Sie können aber auch diagnostisch noch etwas machen. Wenn jemand mit Diagnostik. so erhöhten Entzündungswerten kommt und der ist so schwach, Ah was ja, bietet sich da echt. immer im ersten Okay, Moment an? Blutabsticht würden wir Ja, gucken. Blutkulturen, sagt man, ne? Blutkultur, Blutkulturen. Ja, ja, auch. Blutkulturen anlegen, ja. Einmal anaerob und aerob, also ohne Sauerstoff mit Sauerstoff, damit Sie einmal sehen, ob da irgendwelche Bakterien nachweisbar sind oder nicht. Das müssen Sie als allererstes machen, ne? Wenn Sie Blut abnehmen, Blutkulturen. auch für die Diagnostik und der Patient sagt, ihm geht es nicht so gut und Sie haben schon den Verdacht, da ist irgendetwas Inflammatorisches im Gange, nehmen Sie gleich, nicht warten, nehmen Sie gleich Blutkulturen mit ab. Ne? Das ist das A und O. Sie verlieren nicht viel Zeit und Sie machen da auch nichts falsch damit. Ja? Sie haben Blut abgenommen, Sie haben Blutkulturen abgenommen, aber die Ergebnisse brauchen einige Tage. Die bekommen Sie nicht so schnell. Und machen Sie noch was diagnostisch? Vielleicht CT. Wir haben schon gesprochen, aber sofort vielleicht irgendwelche Tumor oder Muskelentzündung können wir auch mit dem CT ausschließen oder nachweisen. Muskelentzündung können Sie mit dem CT nicht genau nachweisen oder ausschließen. Darmvorden, Tumor ja. ja, weil das Kontrastmittel aufnimmt, aber Muskelentzündungen nehmen selten Kontrastmittel auf. Da würden Sie nichts erkennen. Aber das können Sie gerne machen, wenn Sie jetzt sagen, Sie vermuten irgendwie im Brustraum eine Tumorerkrankung, können Sie gerne Kontrastmittel-CT machen. Sie können auch ein Thorax-Abdomen-CT machen, weil Sie denken, der könnte einen Tumor haben. Haben Sie gemacht, aber der Radiologe sagt, er sieht keinen Tumor. Es sieht alles unauffällig aus. Keine Töne. Okay. Aber der Radiologe sagt noch etwas. Der Ja, Radiologe bitte schön. sagt, irgendwie hat der Mann am Rücken ja irgendwie so eine Raumforderung, ja, in der unteren Lendenwirbelsäule. Ja. Das kann er nicht zuordnen. Das sieht nicht aus wie ein Tumor, nimmt nicht so viel Kontrastmittel auf, aber ist schon so ein bisschen angedeutet. Ja. Mehr so im Muskelbereich. Er weiß nicht, was es ist. Ja, MS sagen wir schon, aber Das weiß ich oder nicht, ob das ein Metastase? MS ist. Metastase, das kann auch sein. Nee. Er sagt, es nimmt kein Kontrastmittel auf. Sieht für ihn nicht metastasentypisch aus. Helfen Sie bitte, helfen Sie bitte, Samettin Hocam. Ja. Helfen Sie bitte. Nochmal bitte. Können Sie helfen? Kevser helfen? Na klar. Also, er sagt, das weiß er nicht. Also, das Wichtigste ist, dass man dann jetzt einmal guckt, wenn der Radiologe sagt, er sieht neben dem Rücken im Muskelbereich irgendeine Auffälligkeit, dann guckt man sich das an. Ja? Dann sagt man, ich muss sie einmal nochmal untersuchen. Da hinten scheint irgendetwas zu sein. Ich muss einmal sehen, was das ist. Sie ziehen den Patienten aus, stellen sich den einmal hin und sagen, sie gucken sich das genau mal an. Und dann fällt ihnen auf, da hinten ist irgendetwas so Furunkelmäßiges. Was? Ein Furunkel. Abse. Ein Furunkel. Nicht? Ja. Also irgendetwas, was da entzündet ist. Dem Mann ist es nicht aufgefallen. Aber Sie sehen, da ist ungefähr so 2 Euro große Stelle, die so gerötet ist, jetzt nicht so richtig schmerzhaft ist, aber so ein bisschen überwärmt ist und so ein bisschen auffällig erhaben ist. Dann sagen Sie, aha, der Mann hat da ein Furunkel. Also irgendetwas, was sich da entzündet hat. So. Jetzt sagt er aber, die Entzündung ist da unten, er hat aber Schmerzen da oben. Das hört sich sehr verdächtig auf eine Spondylodiszitis an. Ja? Was eine Spondylodiszitis ist, wissen Sie? Leider nein. Bitte schön. Das ist eine Entzündung der Bandscheiben. Ja? Diszitis. Spondylodiszitis. Ja? Und das ist meistens immer eine verschleppte, fortgetragene bakterielle Infektion. Und das kann man tatsächlich nur im MRT nachweisen. Ja, im CT fällt das nicht meistens auf. Und meistens sind es irgendwelche Bakterien, die hämatogen über die Blutbahn irgendwohin verschleppt werden. Und entweder, Sie müssen immer eine Blickdiagnose haben. Ja? Sie müssen eins und eins zusammenzählen. Der Mann hat irgendwo eine Infektion. Er hat Schmerzen in der Wirbelsäule. Entzündungswerte sind hoch. Und Ihre Arbeitsdiagnose ist, er hat eine Spondylodiszitis. Sie müssen das ja mit dir machen, Sie kriegen es aber nicht schnell. Also ist Ihre Vorgehensweise folgendermaßen. Sie geben dem Mann antiinflammatorisch Schmerzmittel, das kann Ibuprofen sein, aber fest, 3-mal eine. Und Sie geben dem ein Antibiotikum. Ja? Welches Antibiotikum würden Sie denn da empfehlen? Sie müssen wissen, Spondylodiszitiden sind bakteriell, meistens immer mit Staphylokokken oder mit Streptokokken vereinbart. Penicillin, ja, einfach. Penicillin, ja, Rufe. Aber kommt Penicillin dann dahin? Weichteile müssen Sie berücksichtigen. Ja? Spondylodiszitis ist etwas, wo Antibiotika nicht sehr gut hinkommen. Sie müssen schon etwas geben, was auch weichteilgängig ist. Ja, was könnte man da geben? Ja, da hat schon jemand hingeschrieben, Peptaz, ja, sehr gut. Aber ich würde das nicht als ausreichend sehen. Ich würde noch etwas dazugeben. Leider, ich weiß nicht. Bei allen Weichteilinfektionen müssen Sie immer in Richtung Clindamycin denken. Okay. Ja? Clindamycin wirkt sehr gut gegen Staphylokokken, Streptokokken. Und das Gute ist, das ist weichteilgängig. Ja, überall, wo Weichteile antibiotisch behandelt werden müssen, sollten Sie immer Clindamycin mit berücksichtigen. Ja? Okay. Ciprofloxacin würde ich nicht nehmen. Das wirkt in dem Falle nicht so gut, aber Clindamycin. So. Jetzt haben Sie die Antibiotika, eine Kombinationsantibiose, Breitspektrum mit Peptaz oder Piperacillin, Tazobactam plus Clindamycin gegeben. Und wie lange muss man dann sowas machen bei einer Spondylodiszitis? Ein Monat. Was schätzen Sie denn? Bitte nochmal. Bis ein Sehr Monat. Gut. 4 Wochen lang. Bis 4 Wochen lang, ja. Das ist eine etwas schwerwiegende, etwas widerspenstige Erkrankung. Warum? Weil eben die Durchblutung nicht so gut ist und die Antibiotika können nicht so gut wirken. Deswegen gibt man das längere Zeit. bis zu 4 Wochen müssen Sie dem Mann Antibiotikum geben. Und weil der hin und wieder doch längere Zeit Ibuprofen braucht, sollten Sie diesem Mann auch noch ein PPI dazu geben. Ja? Was Sie geben, bleibt Ihnen überlassen. Ob jetzt Pantoprazol oder Omeprazol oder Nexium, alles, was Ihnen da einfällt, können Sie gerne machen. Aber das wäre die Basistherapie. Und jetzt ist nur die Frage, wie lange muss man dann diesen Menschen jetzt stationär behalten? Stationär. Ja. Können Sie Piperacillin, Tazobactam oralisieren? Nein. Nein, ich nicht. Also. Nein, das Wochen. Kann man nicht oralisieren. 4 Wochen lang kann dieser Mensch im Krankenhaus bleiben. Mindestens 14 Tage diese Kombinationsantibiose. Man kann sich dann überlegen, ob man nicht vielleicht auf Amoxiclav, Amoxicillin, Clavulonsäure plus Clindamycin als Tabletten noch weitere 2 Wochen weitergibt. Das kann man hin und wieder mal machen, wenn jemand sehr, sehr mobil ist, dem man auch vertraut oder die Compliance zumutet, dass er die Therapie dann auch einnehmen kann. Das können Sie dann gerne machen. Aber 4 Wochen sind so der Durchschnitt, wo dieser Mensch, vor allem ältere Leute, im Krankenhaus bleiben müssen. Hospitalisierung, ja oder nein, aber Sie haben keine andere Möglichkeit. Ne? Ja. Gut. Und nach 3 Tagen, 4 Tagen kriegen Sie jetzt den Mann ins MRT. Und das MRT sagt, der hat eine ausgeprägte Spondylodiszitis. Von der unteren HWS bis in die LWS hineinreichend. Ja? Okay. Gut. Wenn Sie das jetzt haben, belassen Sie es dabei oder würden Sie da noch weitere Untersuchungen machen wollen? Wenn Sie jetzt die Sicherheit haben, der hat hinten ein Furunkel, der hat eine Spondylodiszitis. Als Internist oder internistische Abteilung müssen Sie immer an was denken. Das dürfen Sie nie vergessen bei solchen Sachen. Wenn Bakterien verschleppt werden, eine Spondylodiszitis machen können, können die auch eine Endokarditis machen. Ja? Deswegen müssen Sie auch eine kardiale Diagnostik zusätzlich noch machen, um sicherzugehen, dass der Mann keine Endokarditis hat. Womit machen Sie das? Echo nicht. Ja, das ist das Erste, Echokardiographie. Aber reicht das denn aus, um die Klappenvegetationen zu beurteilen? Vielleicht T können wir durchführen. Nochmal bitte. T, transösophageale Echokardiographie. Ja, sehr besser gut. Sehr können gut. Wir. Transösophageal. Man sagt auch im Deutschen ein Schluckecho. Ein Schluckecho, Echo, okay. Ja, das sollten Sie schon machen. Ne? Und im weiteren Verlauf bekommen Sie auch tatsächlich das Ergebnis der Blutkulturen. Und die Blutkultur bestätigt Ihren Verdacht, da sind Staphylokokken gewachsen. Und die sind sensibel auf Ihr Antibiotikum, Peptaz und Clindamycin. Ja, und dann haben Sie diesen Menschen sehr gut geholfen. Und was schätzen Sie, wie lange muss die Therapie wirken, damit seine Beschwerden nachlassen? Ja, also ungefähr 10 Tage müssen Sie rechnen. Sie sehen dann auch, wenn das Antibiotikum greift, diese Entzündung langsam nachlässt, dann geht das CRP zurück und die Beschwerden gehen deutlich weg. Ja, und dann gehen auch diese Hypästhesien oder Empfindungsstörungen an den Extremitäten auch weg. Ja? Im MRT sagen sie zwar so untere BWS bis LWS, aber wahrscheinlich, wenn die Hand einschläft, muss es auch in Richtung zervikal hochgegangen sein. Ja? Okay. Okay. Ja, danke schön. Soweit verstanden? Fragen? Ja, wir sollten nochmal hören, ich denke, ja. Vielleicht gut. Zu hören. Ich habe andere Fragen. Hocam, ja. Wie können wir die Frage beantworten, die Sie zu Beginn der Gespräche gestellt haben? Was machen Sie meinen Namen buchstabieren? Also, wenn jemand nach seinem Namen gefragt wird, wie heißen Sie? Ja? Und man antwortet Michael Schröder, dann erwartet der Deutsche, dass er deutlich gesprochen hat, und dass der Arzt das auch verstanden hat. Wenn man sagt, könnten Sie Ihren Namen nochmal buchstabieren, hört sich das so ein bisschen merkwürdig an. Dann wird er vielleicht so ein bisschen ärgerlich und sagt, ich habe es Ihnen doch gesagt, warum soll ich meinen Namen jetzt nochmal buchstabieren? Dann sollte man vielleicht sagen, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe Sie nicht richtig verstanden. Könnten Sie mir das bitte buchstabieren? Ja, das sollte man machen. Das wäre ein wichtiger Tipp. Und andere Patienten haben Fragen. Warum fragen Sie nach zum Beispiel meine Familie oder mein Beruf? Was ist der Bedarf? Und so weiter Fragen. Was? Ja, die Familienanamnese. Ja, man sollte nicht, es gibt im Deutschen den Begriff katalogisieren. Ja, nicht einfach Fragen nach dem Katalog abfragen, sondern ein Arzt-Patient-Gespräch sollte ein harmonisches Gespräch sein, sagt man. Ja, und da sollte auch ein Hin und Her sein. Also nicht nur, ich frage den Patienten, der antwortet, sondern man sollte miteinander ein Gespräch führen. Dann sollte man vielleicht so ein bisschen ausführen und sagen, es könnte auch sein, dass vielleicht irgendwelche übertragbaren oder vererblichen Erkrankungen da sind. Deswegen interessiert es mich, ob in Ihrer Familie irgendwelche bösartigen Erkrankungen vorgelegen haben, ob Ihre Geschwister oder Ihre Eltern ähnliche Erkrankungen, ähnliche Beschwerden gehabt haben oder nicht. Nicht einfach fragen, sondern einfach mal höflich, freundlich fragen. Dann erzählen die wie ein Wasserfall, sagt man, wie ein Roman. Die erzählen und erzählen. Aber nicht einfach fragen, gibt es bei Ihren Eltern chronische Erkrankungen? Das ist so ein bisschen zu kurz. Mhm. Ja? Okay. Ist zwar gut, aber lieber versuchen, das Gespräch ein bisschen auszuführen. Zu sagen, mich interessiert, man kann sagen, mich interessiert, ob Ihre Eltern ähnliche Beschwerden gehabt haben, ähnliche Erkrankungen gehabt haben. Oder gab es mal irgendeine bösartige Erkrankung wie Krebs oder chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck oder andere Erkrankungen, weshalb Sie regelmäßig zum Arzt gehen? Ja? Ja. Dankeschön. Noch andere Fragen, Kollegen?